Das ganze Jahr lang hat er dasselbe Zeug über ihnen allen gebetet und sie mit Wasser beschüttet. Schlaf. Jetzt Dignam hier. In Paradisum de Ducat te Angeli, in tu Adventus uscipiant te Martyris, et per Ducat te in Civitatem Sanctam Jerusalem. Im Paradisum? Hat er gesagt, er ginge ins Paradies ein oder wäre schon drin im Paradies? Sagt das von jedermann. Ein ödes Geschäft das. Aber irgendwas muss er ja sagen. Der Priester schloss sein Buch und ging davon, gefolgt vom Ministranten. Corny Kelleher öffnete die Seitentüren und die Totengräber kamen herein, hoben den Sarg wieder auf, trugen ihn hinaus und schoben ihn auf ihren Karren. Corny Kelleher gab den einen Kranz dem Jungen, den anderen dem Schwager. Alle folgten ihnen durch die Seitentüren hinaus in die milde graue Luft. Mr. Bloom kam zuletzt, die Zeitung wieder in seine Tasche faltend. Er blickte ernst zu Boden, bis der Sargkarren nach links davonräderte. Die metallenen Räder malten den Kies mit scharfem, knirschenden Schrei, und das Rudel plumper Schuhe folgte dem Karren durch eine Gasse von Grabmälern. Rira Rutsch, wir fahren in der Kutsch. Ach du lieber Gott, ich darf hier doch nicht zu trällern anfangen. Der O'Connell Circle, sagte Mr. Daedalus vor sich hin. Mr. Powers sanfte Augen wanderten hinauf zur Spitze des ragenden Kegels. Er hat Ruhe gefunden, inmitten seines Volkes, der alte Den-O. Aber sein Herz ist in Rom begraben. Wie viele gebrochene Herzen sind hier beerdigt, Simon? Sie liegt da drüben, Jack, sagte Mr. Daedalus. Bald wird man mich neben sie betten. Mag er mich zu sich nehmen, wann es ihm gefällt. Die Stimme versagte ihm. Er begann still vor sich hin zu weinen, stolpernd ein wenig in seinem Gang. Mr. Power nahm seinen Arm. Ihr ist wohler jetzt da, wo sie ist. Ich denke, sie ist im Himmel, wenn es einen Himmel gibt. Die anderen setzen die Hüte wieder auf, sagte Mr. Kernan. Ich denke, wir können das auch tun. Wir sind die Letzten. Dieser Friedhof ist ein heimtückischer Ort. Sie bedeckten ihre Köpfe. Der hochwürdige Herr hat das Ritual viel zu schnell gelesen. Finden Sie nicht auch? Mr. Bloom nickte ernst in die flinken, blutunterlaufenden Augen blickend. Augen voll Heimlichkeit, geheimniserforschende Augen. Freimaurer könnte ich mir denken, aber nicht sicher. Wieder an seiner Seite. Wir sind die Letzten. Alle im selben Boot. Hoffentlich sagt er noch was. Das Ritual der irischen Kirche, wie es am Mount Jerome üblich ist, wirkt viel einfacher, eindrucksvoller, muss ich sagen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, das packt einen doch im innersten Herzen. Ja, das packt, sagte Mr. Bloom. Dein Herz vielleicht. Aber was soll's dem Burschen in dem 6 Fuß mal 2 da, der die Radieschen von unten besieht? Bei dem gibt's nichts mehr zu packen. Sitz der Gemütsbewegungen, gebrochenes Herz, eine Pumpe doch letzten Endes, die Tausende von Gallonen Blut täglich umwälzt. Eines schönen Tages verstopft sie sich und man ist erledigt. Haufenweise liegen sie hier herum, Lungen, Herzen, Lebern, alte rostige Pumpen, ein Schmarren was anderes, die Auferstehung und das Leben. Wenn man erst mal tot ist, ist man tot. Dieser Einfall mit dem jüngsten Tag, die ganze Bagage aus ihren Gräbern trommeln, Lazarus, komm herfür, und der kam herfünf und Pustekuchen. Alles aufstehen, jüngster Tag. Jeder grapscht wie wild nach seiner Leber, seinen Glotzern und den restlichen 7 Sachen. Dabei findet er doch nicht mehr wieder an dem Morgen. Ein Pennyweight staublos noch im Schädel. 12 Gramm ein Pennyweight. Träumers. Corny Kelleher tauchte an ihrer Seite auf und hielt Schritt mit ihnen. Hat ja alles erstklassig geklappt, sagte er. Was? Ganz wie es sein sollte. Wer ist denn das da bei Tom Kernan? Fragte John Henry Menton. Ich kenne doch sein Gesicht. Ned Lambert warf einen Blick zurück. Bloom, Madame Marion Tweedy war, ist, meine ich, die Sopranistin. Die ist seine Frau. Ach ja, natürlich. Ich habe sie eine ganze Zeit nicht mehr gesehen. Sah gut aus, die Frau. Ich habe mal mit ihr getanzt vor, 15 bis 17 goldenen Jahren jetzt, bei Matt Dillon in Roundtown. Und da war sie ganz schön was im Arm damals.

Felix von Manteuffel, Peter Kurt und viele andere. Ton: Andreas Meinitzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie: Klaus Buhlert. Produktion: Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie: Manfred Hess.